Dialoge, Seite 149. Um den Umfang meines Systems zu erfassen, muss man wissen, in welcher Weise die Sprache meiner Presse berufen ist, bei den offiziellen Handlungen meiner Politik mitzuwirken. Angenommen, ich will irgendeine innere oder äußere Verwicklung zur Lösung bringen, angekündigt durch die Blätter, welche schon seit mehreren Monaten je nach ihrer Richtung den öffentlichen Geist bearbeitet haben, tritt diese Lösung eines Tages wie ein offizielles Ereignis ein. Jedes meiner Blätter wird sich anstrengen, jede Partei zu überzeugen, dass der gefasste Entschluss derjenige ist, der die Partei am meisten begünstigt. Dialoge, Seite 150. Alles, was in den veröffentlichten amtlichen Dokumenten nicht enthalten ist, wird man im Wege der Auslegung zur Kenntnis bringen. Was nur angedeutet wurde, werden die halbamtlichen Blätter offener bringen. Das Wichtigste ist, sich niemals mit sich selbst in Widerspruch zu setzen. Montesquieu, wieso? Nach dem, was du eben sagtest, willst du eine solche Behauptung aufstellen? Machiavel, gewiss, und dein Erstaunen beweist mir, dass du mich nicht verstanden hast. Es sind die Worte, die man vielmehr miteinander in Einklang bringen muss, als die Handlungen. Wie kannst du von der großen Masse einer Nation verlangen, dass sie darüber entscheide, ob logisch ist, was die Regierung bei ihren Handlungen leitet? Es genügt, es ihr zu sagen. Ich will daher, dass sich die verschiedenen Teile meiner Politik gleichsam als die Entwicklung eines einzigen Gedankens darstellen, der mit einem unabänderlichen Ziel fest verbunden ist.